Und wir wollen uns mal mit der Shootingpartei der letzten Jahre beschäftigen, den Piraten. Den Berliner Senat haben sie schon geentert. Ja, und jetzt soll auch der Landtag in Nordrhein-Westfalen den Wind der noch jungen Partei zu spüren bekommen. Tobias Stephan aus Öding ist Pirat und das aus Leidenschaft. Und ich habe mit ihm im Studio die Segel gesetzt. Herr Stephan, Sie arbeiten unter anderem als Softwareentwickler. Generell passt das ja dazu, den Piraten, aber ich denke mal, so eine renommierte Partei wäre doch viel angebrachter, oder? Ich war auch mal Mitglied einer renommierten Partei. Das war mal die FDP, das ist viele, viele Jahre her. Und heute darf ich als Pressesprecher der Piraten im Kreis Borken hier sein. Und ich fühle mich da sehr viel besser aufgehoben, weil ich denke, dass wir die neuen Liberalen sind. Jetzt wollen Sie ja in den Landtag, in den nordrhein-westfälischen Landtag, unter anderem mit Wirtschaftsförderung und mehr Polizeibeamte anstatt Videoüberwachung. Das steht bei Ihnen auf der Internetseite. Was sind denn sonst noch so die Kernaussagen? Wo wollen Sie denn rangehen? Ich habe mich schon zum Wahlkampf 2010, bin ich ja Listenkandidat gewesen und habe mich mit wirtschaftspolitischen Themen befasst, wie zum Beispiel Abschaffung des Kammerzwangs. Das ist ein Thema, was mir sehr wichtig gewesen ist. Ich habe mich mit der Verschuldung des Landes NRW beschäftigt. Ich habe mich damals einfach mal vors Internet gesetzt, ein bisschen nachvollzogen, welches Geld verschwendet wird, und ich habe 5 Minuten für 52 Millionen gebraucht. Gestern habe ich mich 2 Minuten hingesetzt und bin auf 106 Millionen gekommen. Ich frage mich, dass es nicht mehr Bürger gibt, die sich darüber aufregen. Gut, jetzt könnte man natürlich die Bürger sagen, dafür haben wir die Politiker, ne? Ja, wir sind aber nun mal die Piraten. Das heißt also, erstmal ist ganz wichtig, wir arbeiten alle ohne Geld. Das macht uns glaubwürdig. Weil wir eben glaubwürdig sind, möchte ich auch die Leute darum bitten, sich auch damit zu beschäftigen und zuzuhören oder sich am besten auch noch zu engagieren. Weil dafür sind wir auch im Kreis Borken schlichtweg da und haben unsere regelmäßigen Treffen. Einfach mal www.piratenwagenmehrdemokratie.de aufrufen. Herr Stephan, jetzt gibt es ja diese Anlage 13. Alle, die ein bisschen wählen, die kennen sich damit aus. Da kann sich ja jeder eigentlich so als Trittbrettfahrer jetzt draufsetzen. Das birgt natürlich auch viele Gefahren. Ich vermute, Sie spielen an auf die Sorgen, die man allgemein hatte in der Piratenpartei, dass wir unterwandert werden von Rechten, von der Scientology. Natürlich hat es immer wieder Leute gegeben, die das versucht haben. Mir schwirrte ein Name im Kopf, den ich jetzt nicht wieder nennen möchte, was so rechtes Gedankengut angeht. Und auf dem letzten Landesparteitag war bei uns die Scientology ein Thema. Wir haben uns offiziell da distanziert. Wir beschäftigen uns natürlich damit. Aber das Schöne ist, dass nicht einer bei uns kommen kann und sagen kann, ich mache jetzt hier den Wilden und benutze die Piratenpartei als Plattform. Wenn die Piraten merken, dass es nicht passt, dann ist einer ganz schnell weg. Einer hat so schön gesagt, Alpha-Tiere können wir nicht gebrauchen, sondern wir brauchen Leute, die sich politisch engagieren und das im gemeinschaftlichen Sinne zu tun. Deswegen sprechen wir auch ganz gerne von Schwarmintelligenz. Herr Stephan, letzte Frage. Was sagen Sie denn den Menschen, das passt natürlich jetzt auch gerade zu der anderen Antwort, die Ihre Partei überhaupt nicht ernst nehmen? Ich kann mich erinnern, Berliner Senat haben alle gesagt, ja, komm, lass die mal laufen und vorher auch. Ne? Was sagen Sie denn? Ja, ich erinnere mich an den Bundestagswahlkampf 2009, als ich auf der Straße stand und natürlich musste ich mir die Sprüche anhören, wo ist denn unsere Klappe und unser Kopftuch? Diese Fragen hat man 2010 schon seltener gestellt und jetzt, wo uns alle belächelt haben die ganze Zeit, denke ich mal, dass die Fragen auch nicht mehr oft kommen. Und wenn, dann möchte ich gerne mit den Menschen sprechen und erklären, warum wir denn keine Spaßpartei sind. Und da gibt es reichlich Argumente. Wenn ich jetzt mal an einen Herrn Lindner denke, der uns gerade ganz frisch als Verbrecher bezeichnet hat, dann merke ich einfach, dass man Angst vor uns hat. Das heißt, wir werden auch ernst genommen, vor allem von der FDP. Und wenn Herr Lindner uns als Verbrecher bezeichnet, dann bekenne ich mich zur organisierten Kriminalität.